SWR 1 Rheinland-Pfalz, Thema heute mit Gerhard Hohmann. Wenn die E-Books an die Macht kommen, das ist SWR 1 Thema heute. Tausende und abertausende Bücher sind in einem flachen Lesegerät gespeichert, blitzschnell heruntergeladen zu Hause oder unterwegs. Buchhandlung AD. Die moderne Welt braucht die Erfindung des Johannes Gutenberg bald nicht mehr. Es hat sich ausgedruckt. SWR 1 Thema heute. Wie nah ist das Ende einer Ära? Eins gehört. SWR 1. SWR 1 Thema heute. E-Books an die Macht. Die Frankfurter Buchmesse hat es gezeigt. Die Zukunft des Buchmarktes wird wohl elektronisch bestimmt. Eine ganze Halle war dort fürs E-Book reserviert. Das bedroht den klassischen Buchhandel mit gedrucktem ganz enorm. Großhändler wie Thalia oder Hugendubel denken an Flächenverkleinerungen. Es wird über Schließungen geredet. Wenn die Großen stöhnen, wie sehr leiden dann schon die kleinen Buchläden? Werden die jetzt ganz schnell verschwinden? Marion Bartzen hat sich in Trier umgehört und von einem Buchhändler eine ganz klare Antwort erhalten. Die kleine literarische Buchhandlung mit Anspruch, die auch gesellschaftlich wirken will, die hat heute keine Überlebenschance mehr. Das sagt Richard Leukefeld, Betreiber des gleichnamigen Ladens in der Trierer Fußgängerzone. Dabei hat er vor 30 Jahren mit genau dieser Idee, gesellschaftlich zu wirken, einmal angefangen. Mit anderen gründete er eine linke Buchhandlung. Die Kunden sollten entspannt schmökern und bei Lesungen mit engagierten Autoren diskutieren. Das hat er längst aufgegeben. Um zu überleben, machte er einen radikalen Schnitt. Ich bin in einen Bereich von Kunst, Kunstdruck, Grafik, Bildern, Postern gegangen und konnte damit meinen Umsatz halten. Aber in der Tat ist es so, früher habe ich etwa 90% meines Umsatzes mit Büchern gemacht. Heute sind es vielleicht 55-60%. Das wird noch weniger werden, da ist Buchhändler Leukefeld sicher. Die Zukunft seiner Zunft insgesamt, die sieht er so. Den Buchhandel wird es noch geben, aber als Gemischtwagenladen. Der Buchhandel wird einen Teil seiner Fläche im Bereich Geschenkartikel, Spielwaren oder Ähnliches anbieten und wird das Buch so als Teilsortiment anbieten. Der reine Buchhandel ist dann ein Nebenerwerbszweig. Wir kennen das von der Mosel mit dem Begriff Nebenerwerbswinzer. So ähnlich wird es dann auch den kleinen literarischen Buchhandel gehen. Einen solch kleinen literarischen Buchhandel betreibt Regine Ebel. Il Duré heißt der küchengroße Laden mit Holzboden, Lesesessel, Buchtisch und meterhohen Regalen. Das Konzept von Buchhändlerin Ebel: Ich habe bestimmte Schwerpunktthemen. Es ist viel Belletristik, Kunst, Gestaltung, viel Hörbuchfilme, relativ viel Kinder- und Jugendbuch, schöne illustrierte Ausgaben. Wenn jetzt jemand was einfach Schönes, Ästhetisches, bisschen Ausgefallenes, auch was Älteres sucht, wird er hier fündig. Auch deshalb, weil er oder sie gerade hier sucht. Denn diese Buchhandlung setzt auf Bindung. 90% ihrer Kunden seien Stammkunden, sagt Regine Ebel. Die meisten davon Frauen, über 40, viel Leserinnen, die einfach ein Buch auch gerne in der Hand halten. Aber auch Buchhändlerin Ebel weiß natürlich, dass diese Kunden mit der Zeit weniger werden. Ich wünsche mir natürlich, dass mehr junge Leute sich auch mal inspirieren lässt und mal sieht, wie schön ein Buch sich anfasst, was ein Unterschied im Papier ist, wie ein Illustrationsstil ist. Ob sich das so einstellt, ist beim Lesestil der jungen Generation, kurze Texte über Tablet, PC, Smartphone oder E-Book, eher unwahrscheinlich. Die aktuelle Strategie von Regine Ebel geht deshalb etwas weg vom Buch. Ich habe immer so ein bisschen witzige Sachen im Moment, zum Beispiel die solarbetriebene winkende Queen. Ich habe Fingerpuppen hier für Kinder ausgesucht, feine Schokoladen, Schlüsselanhänger, schöne Füllfederhalter, aber schon auch Geschenkartikel, ja. Passt genau zur Aussage von Buchhändler Leukefeld. Der Buchhandel der Zukunft wird ein Gemischtwarenladen. Tja, und dann steht das Buch irgendwann in der Ecke und staubt vor sich hin. Das wollen wir doch wohl nicht hoffen, dass das so passiert. Denn schließlich ist das Buch doch ein Kulturgut seit 1420, nachdem Gutenberg den Buchdruck entdeckt hat. SWR 1 Thema heute, die Zukunft des Buches, der Buchhandlung und natürlich auch der Druckindustrie. Die Buchhandlungen verkaufen Geschenkartikel, haben wir gerade gehört. Sie mutieren zu Paketshops und Postfilialen. Das Buch wandert in die Ecke, ein Regal, vielleicht zwei. Auslieferung von bestellten Büchern eines Online-Anbieters, das könnte die Zukunft sein. Taschenbücher sind noch da. Die Renner der Saison, die Serienbücher der Erfolgsautoren. Das war's. Aber was wirklich ein Buch ausmacht, das fehlt eigentlich. Gebundene sind zu teuer geworden. Kunstvolle Einbände, nein, das ist vorbei. Dr. Juliane Schwoch ist Kunsthistorikerin. Sie hat ein Zimmer im Mainzer Gutenberg-Museum. Unter dem Dach, randvoll mit alten Büchern, jedweder Prominenz. Frage, war's das mit dem Buch, so wie wir es kannten? Nein, das denke ich nicht. Ich denke auch nicht, dass das Buch an sich, das gedruckte Buch, aussterben wird. Ganz banal gesagt denke ich mir, die Zukunft liegt auch in den Kinderbüchern. Kinder wollen was anfassen, die wollen was Haptisches haben. Wenn man denen vorliest, muss man ihnen auch Bilder zeigen. Ja, wir sind ein Ort des Bewahrens. Wir sammeln Bücher aus allen Jahrhunderten. Wir werden auch weiterhin Bücher sammeln. Diese Revolution, die Gutenberg einst gestartet hat, nur durch diese ist ja überhaupt die Revolution jetzt über das Internet und diese ganzen technischen Medien möglich. Wenn Sie sich einmal zurückerinnern, was das Buch in den letzten Jahrhunderten bewirkt hat, ist die Kraft des Buches damit zu Ende? Ich denke nur an einen einzigen Satz. Das, was du schwarz auf weiß besitzt, das kannst du getrost nach Hause tragen. Das ist ein Besitz, der ein Buch beinhaltet. Alles andere ist flüchtig geworden. Das stimmt. Und ich denke, dass das Problem, was momentan entsteht, eben diese Generation, die sich nur über diese technischen Geräte informiert und auch miteinander austauscht, dass sie im Endeffekt dieses Problem haben. Wo haben sie denn den Beleg? Wir müssen, die Schrift wird bleiben, die Schriftstücke, jede Urkunde, jede Geburtsurkunde, alles, also Schrift wird bleiben, das gedruckte Wort. Das Problem, ja, das wird entstehen. Wie gehen Sie denn dann mit dem Problem als Museum um? Werden Sie irgendwann Regale haben, wo alte Bücher stehen, die dann alt geworden sind? Und nebendran werden Sie dann einen PC stehen haben und da ist dann noch viel mehr drin, als Sie als Bücher an der Wand stehen haben, weil Sie auch elektronische Bücher dann, weil es Bücher sind, ins Museum mit hineinnehmen werden? Ich sage das immer zum Spaß. Ja, wir werden irgendwann mal die E-Reader in den Vitrinen liegen haben, weil sie einfach zur Geschichte gehören. Man sollte, glaube ich, auch nicht unterschätzen, Buchdrucken ist eine Kunst und Kunst wird einfach ewig bestehen bleiben. Das heißt, wir werden immer wieder neue Bücher bekommen. Ich denke da nur an die Kunstbücher, aber ich denke jetzt zum Beispiel auch an den Fall von einem Ulf Erdmann-Ziegler, dessen Buch auf der Shortlist stand. Der Einband, die Gestaltung des Buches, die war wichtig, die hat schon eine gewisse Aussage getragen. Also diese Bücher zum Anfassen, das Gedruckte, die Kunst, die wird bleiben. Wenn ich mir die junge Generation heute anschaue, Sie haben es selber vorhin gesagt, die sind technologisch anders unterwegs. Die sind es gewohnt, mit solchen Medien umzugehen. Das ist auch deren Medium, auch deren Kommunikationsmedium. Bedeutet das, dass vielleicht eine ganze Generation heranwächst, deren Zugang zum Buch gar nicht mehr vorhanden ist, gar nicht mehr so vorhanden ist, dass das Buch letztendlich für sie auch tragfähig ist? Ich glaube, nein, Bücher werden bleiben. Also ich habe ja vorhin schon auf die Kinderbücher angesprochen. Die Kinder brauchen das Bunte, das, was sie anfassen können. Mein kleiner Neffe, der zerreißt gerade noch Bücher, aber das wird sich irgendwann ändern. Es geht darum, Eltern schaffen den Zugang für die Kinder zum Buch. Und Kinder werden immer irgendwas zum Anfassen, zum Umblättern haben wollen. Ich überlege mir einfach, wie es in ein paar Jahren in den Schulen aussieht, woraus die Kinder dann lernen. Ob sie alle dann quasi ihr Tablet auf dem Tisch liegen haben oder ob die Tafel im Klassenzimmer irgendwann groß ist und wo dann quasi schon direkter Zugang ins Internet ist. Aber Kinder müssen irgendwann Hausaufgaben machen. Kinder werden schreiben lernen. Und schreiben passiert erstmal auf Papier. Sagt Dr. Juliane Schwoch vom Mainzer Gutenberg Museum. Also, die Kinder sind die Zukunft des Buches. SWR1 Thema heute, wenn die E-Books an die Macht kommen. Thomas Ganz ist Geschäftsführer des Druckverbandes Rheinland-Pfalz und Saarland in Neustadt an der Weinstraße. Die deutsche Druckmaschinenindustrie ist weltweit Spitze und gleichzeitig verliert sie weltweit so viele Kunden, dass man Roland pleite ging. Hunderte von Arbeitsplätzen sind dabei verloren gegangen. Es wird weltweit weniger gedruckt. Und jetzt kommt auch noch das E-Book an die Macht. Ich habe Thomas Ganz gefragt, wie das die Druckindustrie im Lande trifft. Also zum Beispiel Buch noch nicht. Der Anteil der E-Books beträgt momentan knapp 3% am Gesamtmarkt, also noch relativ gering. Wir gehen auch nicht davon aus, dass diese elektronischen Medien den Druck ersetzen, sondern sie werden den Druck ergänzen. Und genau an dieser Schnittstelle muss sich der Druckunternehmer in Zukunft aufstellen und sowohl den Druck als auch die Medien in der Technik, im Internet bedienen. Er muss die entsprechende Kompetenz vorhalten. Es kommt gar nicht darauf an, dass der Druckunternehmer alles selbst in einer Hand macht, sondern er muss in der Lage sein, für den Kunden der kompetente Ansprechpartner zu sein und dann entsprechend die Aufträge zu makeln. Und wir stellen auch fest, dass die Unternehmer zunehmend in Kooperation gehen und mit anderen Betrieben entsprechend die Aufträge bewältigen. Ich habe so ein wenig den Eindruck, dass die Unternehmen derzeit dabei sind zu tasten, wohin die Reise geht, aber dass die Gefahr besteht, dass die Entwicklung die Unternehmen auch ein Stückchen weit überrollen kann, weil wir erlebt haben in den letzten Jahren, dass sich die Veränderungen in der Wirtschaft doch so schnell abgespielt haben, dass man nicht mehr so lange zuwarten kann. Und wenn man im Augenblick noch nicht so richtig weiß, wo man hin soll, ist das eine Situation, die von Nervosität geprägt ist. Das ist richtig. Ein Unternehmer darf natürlich auch nicht zu schnell auf neue Medien springen, wenn er noch nicht weiß, ob diese Medien auch nachhaltig sind. Aber die Gesamtentwicklung weist eindeutig darauf hin, dass es heute nicht mehr nur darum geht, bestimmte Produkte ausschließlich zu bedrucken, sondern man muss sie ins Internet stellen, man muss CD-ROMs drucken, man muss Apps entwickeln. Und diese Medien sind mehr oder weniger fest umschrieben. Und an dieser Stelle haben sich die Betriebe aus meiner Sicht entsprechend aufgestellt und können diese Dienstleistungen entweder selbst oder, wie gesagt, in Kooperation erbringen. Wenn ich feststelle, in welchem Umfang Kommunikation mittlerweile elektronisch stattfindet, dann sind eigentlich klassische Felder für die Druckindustrie ja eigentlich schon vorbei. Die kann man nicht mehr bestellen. Der Katalogdruck ist weg. Große Versandhäuser brauchen das alles nicht mehr. Das hat sich im Stillen eigentlich so entwickelt, dass man gar nicht mehr weiß, wozu man Druckindustrie klassischerweise noch braucht. Also das, was Sie beschreiben, trifft insoweit zu, als die Menge rückläufig ist. Aber das Produkt an sich ist noch lange nicht vom Markt verschwunden und es wird nach unserer Einschätzung auch nicht vom Markt verschwinden. Es wird ergänzt durch die elektronischen Medien. Und natürlich ist das Problem der rückläufigen Mengen ein Kostenproblem. Das ist gar keine Frage. Es bestehen Überkapazitäten am Markt und das erzeugt einen enormen Druck auf die Preise und das macht auch unseren Mitgliedsdruckereien enorm zu schaffen. Aber das heißt nicht, dass die Dinge, die Sie auch geschildert haben, vom Katalog über das Briefpapier komplett verschwinden. Es wird nach wie vor produziert, aber eben in der Menge weniger. Bei Kostenproblemen denke ich natürlich sofort an die Textilindustrie. Die war in Deutschland mal ganz bedeutend. Heute können Sie die Betriebe der Textilindustrie, der klassischen Textilindustrie, eigentlich an zwei Händen abzählen. Thomas Ganz, Geschäftsführer des Druckverbandes Rheinland-Pfalz und Saarland, sagt, die Druckereien werden überleben. Und wie sie das genau anstellen, das wissen sie scheinbar noch nicht genau. Und ob es klappt, das wird man sehen. Und das sage ich dazu. Das war SWR1 Thema heute. Wenn die E-Books an die Macht kommen, tausende und abertausende Bücher in einem flachen Lesegerät gespeichert. Hat es sich damit ausgedruckt? SWR1 Thema heute. Wie nah ist das Ende einer Ära? Am Mikrofon war Gerhard Hohmann. SWR1 Thema heute.